Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 3. Am nächsten Morgen wurde Johann Nagel durch Sarah, die anklopfte und ihm seine Zeitungen brachte, geweckt. Flüchtig sah er die Zeitungen durch und warf sie eine nach der anderen auf den Boden. Dann legte er die Arme unter den Nacken und fiel in folgenden Gedankengang, alles, während er ab und zu laut mit sich selbst sprach. Es ist gefährlich, mit einem offenen Federmesser durch den Wald zu gehen. Wie leicht kann man so ungeschickt stolpern, dass die Klinge über beiden Handgelenken zuschnappt. Hier ging es doch diesem Carlsen. Es ist übrigens auch gefährlich, mit einem kleinen Medizinglas in der Westentasche herumzugehen. Man kann hinfallen, das Glas zerbricht, die Splitter dringen in das Fleisch ein und das Gift geht ins Blut über. Kein Weg ist ohne Gefahr. Was dann? Pastor Carlsen, warum wühltest du dein Gesicht in eine Wasserpfütze? Soll die Frage offen bleiben, ob das geschah, um deine Todesgrimassen zu verbergen oder ob dich ein Krampf dazu zwang? Du wähltest übrigens deine Zeit wie ein nachtscheues Kind, den hellen Tag, die Mittagsstunde. Und du lagst mit deinem Lebewohl in der Hand da. Kleiner Carlsen, kleiner Carlsen. Und warum suchtest du zu deinem kleinen, brillanten Vorhaben den Wald auf? Kanntest du den Wald? Hatte er dir mehr zu sagen als ein Acker, ein Weg oder ein See? Im Walde ging der Knabe jung den ganzen langen Tag, lalala. Da haben wir zum Beispiel die Warda als Wälder am Wege nach Gjöwik. Dort zu liegen und zu träumen und sich zu vergessen, in die Luft zu starren, in den Himmel zu gucken. Bis man beinahe hört, wie dort oben über einen gewispert und geflüstert wird. Der dort, meint Mama selig, nein, wenn der herkommt, dann gehe ich meines Wegs, sagt sie, und mach dies zu einer Kabinettsfrage. Hehe, antworte ich und sage zu mir selbst, pst, lass dich nicht stören, lass dich nicht stören. Und ich sage so laut, dass ich mir die allgemeine Aufmerksamkeit zweier Engelweibchen zuziehe, nämlich der ehrengeachteten Tochter des Jairus und der Svava Björnsson. Hehe. Zum Teufel, was liege ich hier und worüber lache ich? Soll das etwa Überlegenheit sein? Nur Kinder sollten Erlaubnis haben zu lachen und ganz junge Mädchen, sonst niemand. Das Lachen ist ein Rudiment aus der Affenzeit, ein widerlicher und schamloser Ton aus der falschen Kehle. Wenn man mich unter dem Kinn kitzelt, wird es irgendwo aus meinem Körper herausgetrieben. Was sagte doch der schlechte Hauge einmal zu mir? Schlechter Hauge, der selbst ein lautes Lachen hatte und sich damit sehr bemerkbar machte. Er sagte, dass keine der seine vollen fünf... Nein, welch reizende kleine Tochter er hatte. Damals, als ich sie auf der Straße traf, regnete es gerade. Sie hatte das Geld für die Dampfküche verloren, trug einen Napf in der Hand und weinte. Mama selig, sahst du von deinem Himmel aus, dass ich keinen einzigen Schilling besaß, mit dem ich das Kind hätte trösten können, und dass ich mir deshalb das Haar auf der Straße raufte? Da kam die Musik vorbei. Die hübsche Diakonissin wandte sich um und warf mir einen glänzenden Blick zu. Dann ging sie still nach Hause, gesenkten Hauptes. Vermutlich traurig über sich selbst, wegen dieses glänzenden Blicks, den sie mir geschenkt hatte. Aber in demselben Augenblick riss mich ein langbärtiger Mann mit weichem Filzhut am Arm zurück. Ich wäre sonst überfahren worden. Tja, weiß Gott, ich wäre... Horch, eins... Zwei, drei, wie langsam es schlägt, vier, fünf, sechs, sieben, acht, schon 8 Uhr, 9, 10, 10 Uhr ist es schon. Ja, da muss ich aufstehen. Wo schlug doch die Uhr? Im Café unten konnte es doch nicht sein. Naja, ist ja gleichgültig, gleichgültig, gleichgültig. Aber war das gestern im Café nicht ein ganz gelungener Auftritt? Minute bebte ich, kam zur rechten Zeit. Ganz bestimmt hätte es damit geendet, dass er das Bier mitsamt der Zigarrenasche und den Zündhölzern getrunken hätte. Was dann? Darf man dich naseweisen Grünspecht fragen, was dann? Warum mischst du dich eigentlich in die Angelegenheiten anderer? Wozu bin ich überhaupt in diese Stadt gekommen? Geschah es wegen irgendeiner Katastrophe im Universum? Wenn du ehrlich bist, musst du sagen, was wahr ist. Eigentlich warst du auf dem Heimweg, wurdest aber vom Anblick dieser Stadt, so klein und elend sie ist, plötzlich heftig gepackt. und warst nahe daran, vor geheimnisvoller und unfassbarer Freude zu weinen, als du alle diese Flaggen sahst. Übrigens war es der 12. Juni. Man flaggte für Fräulein Kielands Verlobung. 2 Tage später traf ich sie selbst. Warum musste ich sie gerade an jenem Abend treffen? Als ich in einer zerrissenen Stimmung war und nicht darauf achtete, was ich tat. Wenn ich an das Ganze denke, schäme ich mich wie ein Hund. Guten Abend, mein Fräulein. Verzeihen Sie, ich bin fremd hier. Ich machte einen Spaziergang und weiß nun nicht mehr, wo ich bin. Minute hat recht, sie errötet sofort. Und wenn sie antwortet, errötet sie noch mehr. Tja, wo wollen Sie hin, sagt sie und misst mich mit den Augen. Ich nehme meine Mütze in die Hand und stehe barhäuptig da, und in dieser Stellung verharrend fällt mir ein zu antworten, möchten Sie so freundlich sein und mir sagen, wie weit es bis zur Stadt ist, die genaue Entfernung? Das weiß ich nicht, erwidert sie, nicht von hier aus. Aber der erste Hof, an den Sie kommen, ist der Pfarrhof, und von dort ist es eine Viertelmeile bis zur Stadt. Damit will sie ohne weiteres gehen. Ja, tausend Dank, sage ich, wenn aber der Pfarrhof auf der anderen Seite dieses Waldes liegt und Sie dorthin oder noch weiter wollen, so erlauben Sie mir, Sie zu begleiten. Die Sonne scheint nicht mehr, darf ich Ihren Sonnenschirm tragen? Ich werde Sie nicht belästigen, nicht einmal sprechen, falls es Ihnen so lieber ist, wenn ich nur an Ihrer Seite gehen und dem Zwitschern der Vögel zuhören darf. Nein, gehen Sie nicht, nicht gleich, warum laufen Sie davon? Als sie aber trotzdem weiterlief und nicht auf mich hören wollte, sprang ich ihr nach, damit sie meine Entschuldigung hören konnte. Der Teufel mag ihr helles Angesicht holen, wenn es nicht den stärksten Eindruck auf mich gemacht hat. Nun aber rannte sie so wild davon, dass sie mir in ein paar Minuten aus den Augen war. Den schweren blonden Zopf nahm sie beim Laufen einfach in die Hand. So etwas war mir auch noch nicht vorgekommen. So trug es sich zu. Ich wollte sie nicht belästigen, hatte nichts Böses im Sinn. Ich möchte wetten, dass sie ihren Leutnant gern hat. Es konnte mir nicht einfallen, mich in dieser Beziehung ihr aufzudrängen. Aber es ist gut so, es ist alles gut. Ihr Leutnant würde mich vielleicht fordern. Er würde sich mit dem Bevollmächtigten der Hadesvogtei zusammentun und mich fordern. Übrigens möchte ich wissen, ob der Bevollmächtigte Minute einen neuen Rock geben wird. Wir können einen Tag warten. Wir können vielleicht 2 Tage warten. Hat er es dann aber immer noch nicht getan, so erinnere ich ihn daran, punktum Nagel. Ich weiß, sie eine arme Frau. Sie hat mich so schamhaft angesehen, als wollte sie mich um etwas bitten, hat es aber noch nicht gewagt. Von ihren Augen bin ich vollkommen besessen, obwohl ihr Haar weiß ist. 4-mal habe ich einen Umweg eingeschlagen, um zu vermeiden, dass ich sie treffe. Sie ist nicht alt. Nicht das Alter hat sie weiß gemacht. Ihre Augenbrauen sind noch erschreckend schwarz, grausam schwarz. Die Augen darunter glimmen. Sie trägt beinahe stets einen Korb unter der Schürze und schämt sich dessen. Immer wenn sie an mir vorbeigekommen ist, drehe ich mich nach ihr um und sehe dann, dass sie auf den Markt geht und ein paar Eier aus dem Korb nimmt. Diese 2, 3 Eier verkauft sie an irgendjemand, worauf sie wieder mit ihrem Korb unter der Schürze heimgeht. Sie wohnt in einem winzigen Haus unten am Quai. Das Haus hat nur ein Erdgeschoss und ist nicht angestrichen. Ich habe sie einmal durch das Fenster gesehen, es sind keine Vorhänge dort. Nur einige weiße Blumen sah ich. Sie selbst stand weit drinnen in der Stube und starrte zu mir her, als ich vorbeiging. Gott weiß, was das für eine Frau ist, ihre Hände sind ganz klein. Ich könnte dir vielleicht ein Almosen geben, weißes Mädchen. Aber lieber würde ich dir auf andere Art helfen. Übrigens weiß ich sehr wohl, warum deine Augen mich so fesseln. Ich wusste es von Anfang an. Es ist seltsam, dass einem eine Jugendliebe so lange nachgehen kann und sich dann und wann immer wieder meldet. Und doch hast du ihr gesegnetes Antlitz nicht, weiße Frau, auch bist du viel älter als sie. Ach ja, aber sie verheiratete sich dann mit einem Telegrafenbeamten und zog nach Kabelwag. Nun, so viel Köpfe, so viel Sinne. Ich konnte nicht auf ihre Liebe warten und sollte sie auch nicht bekommen. Da war nichts zu machen. So, da schlägt's 11:30. Aber wenn du nur wüsstest, wie innig ich 12 Jahre lang an dich gedacht und dich niemals vergessen habe. Während andere 1 Jahr lang daran denken und damit basta, gehe ich umher und denke 10 lange Jahre daran. Ich helfe der weißen Eierfrau durch ein Almosen wie auf andere Weise, um ihre Augen willen. Geld gibt es in Fülle. Ich brauche nur zuzugreifen. 62.000 Kronen für ein Landgut, bar in die Hand. Ich brauche nur einen Blick auf den Tisch zu werfen und sehe hier vor meinen Augen drei telegraphische Dokumente von größtem Wert. Es ist zum Lachen. Man ist Agronom und Kapitalist. Man verkauft nicht ohne weiteres beim ersten Angebot. Man schläft einmal darüber und bedenkt sich. Ja, man bedenkt sich. Und niemand stutzt, obwohl man mit Absicht das Ganze so dick wie möglich aufträgt. Mensch, dein Name ist Esel. Man kann dich an der Nase herumführen, wie es einem einfällt. Dort aus meiner Westentasche zum Beispiel sieht ein kleiner Flaschenhals heraus. Medizin, Blausäure. Ich trage das Zeug der Kuriosität halber mit mir herum und habe nicht den Mut, davon Gebrauch zu machen. Wozu besitze ich nur diese Blausäure? Und warum habe ich sie angeschafft? Humbug. Auch dies. Nur Humbug. Moderner Dekadenz-Humbug. Reklame und Aufschneiderei. 11 Uhr. Die Stiefel zum Teufel. Wo bleiben die Stiefel? Und draußen scheint die Sonne. Er sprang aus dem Bett, zog die Vorhänge auf und sah hinaus. Die Sonne schien auf den Markt, es war schönes Wetter. Er klingelte. Er wollte Sarahs Nachlässigkeit mit den Schuhen benutzen, ihr heute ein wenig näher zu kommen. Wir wollen sehen, aus welchem Stoff dieses Trondheimer Mädchen mit den sinnlichen Augen gemacht ist. Er nahm sie einfach um den Leib. »So lassen Sie mich doch«, sagte sie zornig und stieß ihn fort. Da fragte er kalt, »warum habe ich meine Stiefel nicht früher bekommen?« »Ach ja, entschuldigen Sie nur«, antwortet Sarah, »wir haben heute Wäsche und so viel zu tun.« Bis 12 Uhr hielt er sich daheim auf, dann ging er auf den Kirchhof zum Begräbnis von Carlsen. Wie gewöhnlich hatte er den gelben Anzug an. Als Nagel auf den Friedhof kam, war noch niemand zu sehen. Er ging zum Grab und schaute hinunter. Auf dem Grund lagen zwei weiße Blumen. Wer hatte sie hinabgeworfen und in welcher Absicht war dies wohl geschehen? »Diese weißen Blumen habe ich schon früher einmal gesehen«, dachte er. Plötzlich fiel ihm ein, dass er noch nicht rasiert sei. Er sah auf die Uhr, überlegte einen Augenblick und ging dann schnell wieder in die Stadt zurück. Mitten auf dem Marktplatz sah er den Bevollmächtigten auf sich zukommen. Nagel steuerte gerade auf ihn los und sah ihn an, aber keiner der Herren sagte etwas, auch grüßten sie einander nicht. Nagel ging zum Barbier. Im selben Augenblick begannen die Kirchenglocken zum Begräbnis zu läuten. Er ließ sich reichlich Zeit, sprach mit niemand, sagte kein Wort, betrachtete dagegen mehrere Minuten lang die Bilder an den Wänden, ging von Wand zu Wand und sah sich jedes einzelne genau an. Endlich kam er an die Reihe und legte sich in den Stuhl. Als Nagel zum zweiten Mal auf den Friedhof kam, hielt der Pfarrer bereits seine Ansprache. Es war schwarz von Menschen. Nagel ging bis zum Grab, ließ sich dann aber abseits auf einer großen neuen Marmorplatte nieder, die folgende Inschrift trug: Wilhelmine Meek, geboren den 20. Mai 1873, gestorben den 16. Februar 1891, sonst nichts. Die Platte schien noch ganz neu zu sein. Die Erde ringsum war erst vor kurzem festgestampft worden. Er winkte einen kleinen Jungen zu sich heran. »Siehst du den Mann dort, den mit dem braunen Rock?«, fragte er. »Ja, den mit der Mütze. Das ist Minute. Geh hin und bitte ihn herzukommen.« Und der Junge ging. Als Minute kam, erhob sich Nagel, reichte ihm die Hand und sagte, »Guten Tag, lieber Freund, es freut mich, Sie wiederzusehen. Haben Sie den Rock bekommen?« »Den Rock?« »Nein, noch nicht, aber den bekomme ich schon«, antwortete Minute. »Vielen Dank für gestern und Dank für alles. Ja, ja, heute begraben wir Carlsen.« Sie setzten sich beide auf die neue Marmorplatte und sprachen miteinander. Nagel zog einen Bleistift aus der Tasche und begann etwas auf die Platte zu schreiben. »Wer liegt hier begraben?«, fragte er. »Wilhelmine Meek. Wir nannten sie übrigens der Kürze halber nur Mina Meek. Sie war beinahe noch ein Kind. Ich glaube nicht, dass sie schon 20 Jahre alt war.« »Nein, sie war nicht einmal 18, der Inschrift nachzuschließen. War sie ein guter Mensch? Sie auch?« »Sie sagen das so sonderbar. Wieso?« Ich habe nur die schöne Eigenschaft an Ihnen bemerkt, dass Sie über alle Menschen Gutes sprechen, wer es auch sein mag. Hätten Sie Mina Meek gekannt, würden Sie dies sicher auch tun. Sie war ein ganz ungewöhnlich guter Mensch. Wenn jetzt jemand Gottes Engel ist, so ist sie es. War sie verlobt? Verlobt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nein, sicher nicht. Sie betete immer und sprach laut mit Gott, oft mitten auf der Straße, so dass die Leute es hörten und stehen blieben. Alle hatten Mina Meek gerne. Nagel steckte den Bleistift in die Tasche. Auf der Platte stand jetzt ein Vers, er nahm sich auf dem weißen Marmor schlecht aus. Minute sagte, Sie erregen viel Aufsehen. Ich stand dort drüben und hörte der Ansprache zu. Aber ich bemerkte, dass mindestens die Hälfte des Gefolges sich mit Ihnen beschäftigte. Mit mir? Ja, mehrere flüsterten und fragten einander, wer sie seien. Nun sehen Sie herüber. Wer ist die Dame mit der großen schwarzen Feder auf dem Hut? Die mit dem weißen Schirmstock? Das ist Friederike Andresen, Fräulein Friederike, von der ich Ihnen erzählte. Und jene, die neben ihr steht, die eben zu uns her sieht, ist die Tochter des Polizeimeisters. Sie heißt Fräulein Olsen, Gudrun Olsen. Ja, ich kenne sie alle. Dagny Kieland ist auch hier. Sie hat heute ein schwarzes Kleid an. Und das steht ihr beinahe besser als irgendetwas anderes. Haben Sie sie gesehen? Ja, heute haben übrigens alle schwarze Kleider an. Das ist selbstverständlich. Ich sitze hier und schwatze. Sehen Sie den Herrn dort mit dem blauen Frühjahrsmantel und der Brille? Das ist Dr. Stenison. Er ist nicht Distriktsarzt hier, er ist nur praktizierender Arzt und hat sich erst im vorigen Jahr verheiratet. Seine Frau steht ein wenig weiter weg. Können Sie die kleine dunkle Dame mit der Seidenkante am Mantel sehen? Das ist seine Frau. Sie ist etwas kränklich und muss immer warm angezogen sein. Dort kommt auch der Bevollmächtigte. Nagel fragte, können Sie mir Fräulein Kielands Verlobten zeigen? Leutnant Hansen? Nein, er ist nicht hier. Er ist auf Seereise. Er reiste schon vor mehreren Tagen ab, gleich nach seiner Verlobung. Nach einigem Schweigen sagte Nagel, auf dem Grund des Grabes lagen zwei Blumen. Zwei weiße Blumen. Wissen Sie, woher die sein können? Doch, antwortete Minute. Das heißt, ist das eine direkte Frage? Es ist eine Schande, das zu erzählen. Vielleicht wäre es mir möglich gewesen, sie auf den Sarg anzubringen, wenn ich darum gebeten und sie nicht auf diese Weise weggeworfen hätte. Aber was würden dort auch zwei Blumen noch ausgemacht haben? Und wo ich sie auch angebracht hätte, es wären doch nicht mehr als zwei Blumen gewesen. Da stand ich lieber heute Morgen kurz nach 3 Uhr auf, ich darf wohl sagen heute Nacht, und legte sie ins Grab. Ich war auch ganz auf dem Grund unten, legte sie zurecht und sagte ihm dabei zweimal laut Lebewohl. Das machte einen so starken Eindruck auf mich, dass ich danach in den Wald gehen und mir vor Schmerz die Hände vor die Augen halten musste. Es ist seltsam, sich von jemand für immer zu trennen. Und obwohl Jens Carlsen in jeder Beziehung hoch über mir stand, ist er mir doch ein guter Freund gewesen. Diese Blumen waren also von Ihnen. Ja, sie waren von mir. Aber ich möchte mich nicht damit brüsten. Gott sei mein Zeuge. Eine solche Bagatelle ist auch nicht der Rede wert. Ich kaufte sie gestern Abend, nachdem ich sie verlassen hatte. Mein Onkel überließ mir eine halbe Krone, als ich ihm ihr Geld brachte. Er war so glücklich, dass er mich beinahe umgerissen hätte. Ja, er kommt sicher eines Tages selbst, um Ihnen zu danken. Doch, doch, ganz gewiss, das tut er. Aber als ich diese halbe Krone bekam, dachte ich plötzlich daran, dass ich zum Begräbnis noch keine Blumen besorgt hatte und ging gleich zum Quai hinunter. Zum Quai hinunter? Ja, zu der Dame, die da unten wohnt. In einem kleinen Haus, das nur ein Erdgeschoss hat. Ja. Hat diese Dame weißes Haar? Ja, ganz weißes Haar. Haben Sie sie schon gesehen? Es ist die Tochter eines Schiffskapitäns. Im Übrigen aber ist sie sehr arm. Zuerst wollte sie meine halbe Krone nicht annehmen. Ich legte sie aber doch auf einen Stuhl, obwohl sie sich sträubte und mehrere Mal Nein sagte. Sie ist so verschämt und leidet gewiss oftmals um ihre Bescheidenheit willen Not. Wissen Sie, wie sie heißt? Martha Gude. Martha Gude. Nagel zog sein Notizbuch hervor, schrieb ihren Namen auf und sagte, »War sie verheiratet? Ist sie Witwe?« »Nein, als ihr Vater noch ein Schiff führte, reiste sie lange Zeit mit ihm. Aber seit er gestorben ist, wohnt sie hier.« »Hat sie denn keine Verwandten?« Das weiß ich nicht. Nein, kaum. Wovon lebt sie dann? Gott mag wissen, wovon sie lebt. Das weiß niemand. Sie bekommt aber übrigens sicher eine kleine Armenunterstützung. Hören Sie, Sie sind also bei dieser Dame gewesen, dieser Martha Gude. Wie sieht es bei ihr aus? Wie soll es in einer alten ärmlichen Stube aussehen? Ein Bett, ein Tisch, ein paar Stühle. Drei Stühle, glaube ich. Denn in dem Winkel beim Bett steht auch einer. Der ist mit rotem Plüsch bezogen und muss an der Wand lehnen, sonst kann er nicht stehen, so schlecht ist er. Sonst habe ich nichts bemerkt. Ist wirklich nichts mehr da? Hängt nicht eine Uhr an der Wand, ein altes Bild oder sonst was? Nein, warum fragen Sie danach? Der Stuhl, der nicht mehr stehen kann, ich meine den mit dem roten Plüsch. Wie sieht er aus? Ist er sehr alt? Weshalb steht er denn beim Bett? Kann man noch drauf sitzen? Ist es ein Stuhl mit einer hohen Lehne? Ja, mit einer hohen Lehne, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Am Grab begann man zu singen. Die letzten drei Schaufeln Erde waren hinuntergeworfen worden. Als auch der Gesang zu Ende war, blieb es noch einen Augenblick vollkommen still. Dann begannen die Leute, sich nach allen Seiten zu zerstreuen. Der größte Teil ging durch den Kirchhof zu der großen Pforte. Andere blieben stehen und sprachen leise miteinander. Eine Gruppe von Herren und Damen schlug den Weg ein, der an Minute und Nagel vorbeiführte. Alles miteinander junge Leute, Damen mit blanken, erstaunten Augen, die die beiden musterten. Dagny Kieland errötete stark, sie hielt die Augen gerade ausgerichtet und sah weder nach rechts noch nach links. Auch der Bevollmächtigte sah nicht auf, er sprach gedämpft mit einer der Damen. Als sie eben vorübergingen, blieb Dr. Stenersen stehen. Er winkte Minute, der sich erhob. Nagel blieb allein zurück. »Möchten Sie nicht diesen Herrn bitten?« hörte er den Doktor sagen. Mehr hörte er nicht. Aber kurz darauf wurde auch sein Name ziemlich laut genannt und er erhob sich. Er nahm seine Mütze ab und grüßte. Der Doktor bat um Entschuldigung. Er habe von einer Dame, von einer der Damen seiner Begleitung, von Fräulein Meek, den peinlichen Auftrag erhalten, die Herren zu bitten, ein wenig vorsichtig mit diesem Stein, mit dieser Grabplatte umzugehen. Die Platte sei neu, sie sei eben angebracht worden, das Fundament noch frisch, das Erdreich noch ganz weich, das Ganze könne leicht zusammengedrückt werden. Es sei die Schwester der Verstorbenen, die darum ersuchen lasse. Nagel bat vielmals um Verzeihung. Es sei eine Gedankenlosigkeit von ihm gewesen, eine Nachlässigkeit. Und er verstünde die Besorgnis der Damen wegen des Steines vollkommen. Er danke dem Doktor auch bestens. Unterdessen hatten sie begonnen, weiterzugehen. Als sie zur Pforte gekommen waren, sagte Minute Lebewohl und der Doktor und Nagel blieben allein. Erst jetzt stellten sie einander vor. Der Doktor fragte, »Und nun wollen Sie wohl für einige Zeit hierbleiben?« »Tja«, antwortete Nagel, »man muss doch der Mode folgen, im Sommer auf dem Lande zu wohnen und Ferien zu machen, um sich für den Winter zu stärken und dann wieder anpacken zu können. Sie haben hier eine nette kleine Stadt.« »Woher sind Sie?« »Ich denke soeben über Ihren Dialekt nach. Eigentlich stamme ich aus Finnmarken, ich bin Quäne. Ich habe aber überall gelebt, ein wenig hier und ein wenig dort. Kommen Sie jetzt aus dem Ausland?« »Nur aus Helsingfors.« Nun unterhielten sie sich zunächst von gleichgültigen Dingen. Bald aber gerieten sie auf andere Fragen, kamen auf die Wahlen, die Missernte in Russland, die Literatur und den verstorbenen Carlsen zu sprechen. »Was ist nun Ihre Ansicht? Haben Sie heute einen Selbstmörder begraben?« fragte Nagel. Der Doktor konnte es nicht sagen, wollte es nicht sagen. Es gehe ihn nichts an, er möge sich deshalb auch nicht einmischen. Behauptet würde so vieles. Im Übrigen aber, warum sollte es kein Selbstmörder gewesen sein? Alle Theologen müssten sich umbringen. »Warum eigentlich?« »Warum? Weil Ihre Rolle ausgespielt sei. Unser Jahrhundert habe sie überflüssig gemacht.« Das Volk habe begonnen, selbst zu denken, und das religiöse Gefühl sei mehr und mehr verwischt worden. Er könne nicht begreifen, meinte Nagel, welch ein Gewinn es für die Menschen sei, dass man alle Symbole, alle Poesie vernichte. Es dürfe übrigens noch die Frage sein, ob das Jahrhundert alle Theologen überflüssig gemacht habe, zumal das religiöse Gefühl eben nicht im Rückgang sei. Sicher nicht in den niederen Schichten des Volkes, obwohl auch hier mehr und mehr, aber bei aufgeklärten Menschen sei es unbedingt im Abnehmen. Ach, sprechen wir nicht mehr davon. brach der Doktor plötzlich ab. Wir stehen auf einem zu verschiedenen Standpunkt. Er sei Freidenker. Er habe diese Einwände schon unzählige Male gehört. Und hatte es ihn bekehrt? 20 Jahre lang sei er der gleiche geblieben. Als Arzt habe er den Leuten die Seele löffelweise herausgenommen. Nein, dem Aberglauben sei er entwachsen. Was sagen Sie zu den Wahlen? Die Wahlen? Nagel lachte. Ich hoffe das Beste, antwortete er. Ja, ich auch, sagte der Doktor. Es wäre eine Schande, wenn das Ministerium für ein so durch und durch demokratisches Programm nicht die Mehrheit bekäme. Er sei links und radikal. Sei es, seit er ein wenig Verstand habe. Er hege die größte Furcht für den Wahlkreis Buskerud. Den Wahlkreis Smallene müsse er aufgeben. Die Sache ist die, meinte er dann, dass wir auf der linken Seite zu wenig klingende Münze besitzen. Sie und andere, die jetzt Geld haben, Sie müssten uns unterstützen. Jetzt gilt es doch wahrlich die Zukunft des ganzen Landes. Ich? Habe ich so viel Geld? Fragte Nagel. Damit ist es nicht weit her. Ja, ja, wenn Sie auch nicht gerade Millionär sind. Irgendjemand erzählte, dass Sie ein reiner Geldmensch seien. Dass Sie zum Beispiel ein Landgut für 62.000 Kronen hätten. Na, so etwas ist mir auch noch nicht vorgekommen. Tatsache ist, dass ich in diesen Tagen ein kleines mütterliches Erbe erhalten habe. Ein paar tausend Kronen, das ist das Ganze. Aber ein Landgut besitze ich nicht. Das ist eine Mystifikation. Sie waren bis zu dem Haus des Doktors gekommen, einem gelb gestrichenen, einstöckigen Haus mit Veranda. Die Farbe war an mehreren Stellen abgeblättert, die Dachrinnen hingen in Fetzen herab. Im obersten Stock fehlte eine Scheibe und die Vorhänge waren durchaus nicht sauber. Nagel fühlte sich von dem unordentlichen Aussehen des Hauses unangenehm berührt und wollte gleich umkehren. Aber der Doktor sagte, »Wollen Sie nicht mit hereinkommen? Meine Frau und ich würden uns sehr freuen.« »Ihre Gattin war doch mit auf dem Friedhof. Sie ist wohl kaum schon heimgekommen.« »Ach so, da haben Sie freilich recht. Sie ging mit den anderen. Na ja, sehen Sie ein anderes Mal herein, wenn Sie wieder vorbeikommen.« Nagel ging zum Hotel zurück. Aber als er eben eintreten wollte, kam ihm ein Einfall. Er knipste mit den Fingern, schlug ein kleines, kurzes Gelächter an und sagte laut, »Jetzt möchte ich nur gerne wissen, ob der Vers noch dort steht.« Damit ging er wieder zum Friedhof hinauf und blieb vor Mina Meeks Grabstein stehen. Nirgends war ein Mensch zu sehen. Der Vers aber war weggewischt. Wer hatte das getan? Von den Buchstaben war keine Spur zurückgeblieben.